Gutes Zeichen, wenn die Studiogäste schon zur Signation tanzen. Christopher Just, herzlichen Dank für diese Signation. Immer wieder gut. Mein Name ist Heinz Reich. Hier bei mir im Studio die ganze Crew oder große Teile von A Party Called Jack. Ich fange mal links an. Florence J. Lee, auch bekannt als Flo Real. Hallo Flo. Auch bekannt als, sollen wir die ganzen AKAs aufzählen? Nein, heute nicht. Super, dass du wieder mal da bist. Die Kuchenbäckerin. Ja, danke, die Kuchenbäckerin. Freut mich. Lange ist es her. Mhm. Wir gehen weiter. Da steht der großartige Altroy Jerome. Hello, hello. Hey, nice to have you. Yes, good to see you as well. The guy formerly known as DJ Hicks. Yes, das bin ich. Und dann extra eingeflogen aus New York City, Mariella. Hallo. Servus. Grüß dich. Und vor vielen Jahren Artist of the Month, oder was warst du, Gianna? Genau, ich war mal Artist of the Month. Mit ihrer Wahnsinnsstimme wird sie heute vielleicht drüber singen über das Set von Florence J. Lee. Yes, that's true. Miau. Hey, das hier soll ein Party Called Jack Showcase werden heute. Also, wie wär's, wenn Altroy Jerome uns mal kurz erklärt, was das eigentlich alles ist? TJ, it's actually more than just a party, right? It's your baby and a continuous project. Yes, it's continuous and it's really getting momentum as we've seen over the last events that we've had. Lots of new people and most of the people are already family Jackers. So tonight you chose a delegation here of people who are going to perform in our studio. Flo Real is going to be DJing. You have prepared a vinyl set for us, which makes me always really romantic when people come along with vinyl discs. And Gianna is going to sing and Mariella is going to talk about her future gig at A Party Called Jack, right? Yes, I believe so. Okay, TJ, what have been your highlights in the past 2 years as an organizer of A Party Called Jack? Or what makes your life exciting? Yes, okay, that's pretty good. I like this. That's closer to what I'm comfortable with answering at the moment. But for me, over the last years, with A Party Called Jack running alongside my personal like production work, most of my time was spent outside of focusing on anything other than A Party Called Jack. I was able to focus on myself and like work on my studio production. So that's really what I was meaning by there's nothing really to show as far as like to give some production, because this is what I work on at the moment. And A Party Called Jack is really like the main focus outside of that. So A Party Called Jack is like the baby, like you said. And outside of that, it's not so interesting if you don't have this finished product to offer. Traveling has not been really on your agenda in the last time, right? No, it hasn't. There was a point where I couldn't travel for about 4 months, waiting for my paperwork to come through. And it finally came through in the end of May. What sort of paperwork? With my Aufenthalts in Austria. So, yes. Pain in the ass. Yes, but I'm finished now. It's good to go now. Okay, so the world is your oyster again. let's get this party started. Tired of the everyday routine? Ever dream of a life of romantic adventure? Want to get away from it all? We offer you... La Boom Deluxe. Life in the Mix, Altroy Jerome representing A Party Called Jack.

This is La Boom Deluxe Session, featuring a party called Jack, Altroy Jerome in the mix. We'll be right back. This is La Boom Deluxe Session, featuring A Party Called Jack, Altroy Jerome in the mix. No, be free. Hey, This is La Boom Deluxe Session, featuring a party called Jack, Altroy Jerome in the mix. party called Jack. It's a party called Jack. A party called Jack. La Boom Deluxe. It took God 6 days to create a perfect world. On the seventh day, he rested. That was a big mistake. For on the seventh day, we took over. FM4. La Boom Deluxe. La Boom Deluxe. We're gonna make some noise inside for the DJ! Okay. M4 La Boom Deluxe. Das war Ultra Jerome in the Mix. Hier bei mir eine ganze Delegation von A Party Called Jack, nämlich Ultra Jerome, den wir gerade gehört haben, in the Mix. Dann Flo Real, die jetzt gleich übernehmen wird. Dann Mariella aus New York, die auch dabei ist bei Party Call Jack bei der nächsten Ausgabe, über die wir noch reden werden. Und Jana an den Vocals, die man manchmal drüber hört, über das DJ-Set von Ultra Jerome und Flo Real. Hey, schön, dass ihr alle heute hier seid. Und jetzt muss ich mal dich fragen, Flo. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Wie bleibt man eigentlich so jung? Das ist ja ein Wahnsinn. Ich kenne dich ja auch schon aus der Zeit von Soul Sugar. Du warst auf diesen Leaflets, auf den Innencovers der CD drauf. Und das war in den 90er Jahren. Ja, das war Ende der 90er, diese Soul Sugar Compilation. Hallo Arno. Ja. Und hallo Thomas, der mich da in die Fotos eingebaut hat. Ja. Wie geht sich das alles aus? Du warst ja damals nicht 8 Jahre alt. Na, ich war... Jetzt wird's hart. Das sind Fragen, die man einer Lady nicht stellt, oder? Ich war, glaube ich, schon in meinen 20ern. Oder noch nicht. Nein, das kann nicht sein. Nein, ich war 18. Du schaust jetzt aus wie Mitte 20. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, wie machst du das? Was frühstückst du? Flüssig, viel Tee und Juice. Momentan ist es gerade Gurkensaft. Gurkensaft? Kukumba. 4 Salatgurken ergeben 600 Milliliter Gurken. Traumhaft. Traum. Man muss es mal probiert haben. Don't knock it before you try it. Okay. Hey, du hast ein ziemlich glamouröses Leben, Flo. Du warst mit Moody Man sehr lange unterwegs. Also du warst quasi seine Managerin, oder? Ja, bin ich immer noch zeitweise. Mhm. Wir waren gerade letztes Wochenende beim Heideglühen in Berlin. Was soll ich sagen? Ja, wunderschön. Er hat auch mal wieder Vinyl mitgebracht, so wie Archer hier gegenüber. Und es war Deluxe. Also ich bin immer noch mit auf Tour, aber nicht überall. Mhm. Und vor kurzem hast du auch aufgelegt bei einem Rollerskating-Jam. Wie war das? Ja, Power Jam Skate in Wien war Anfang, da bin ich gerade aus Detroit zurückgekommen eigentlich, von Soul Skate. Und das war super. Es war leider das Wetter nicht ganz auf unserer Seite, aber es hat dann doch funktioniert. Und ich meine, Wien, wir sind noch, ich möchte nicht sagen hinten nach, aber wir sind noch nicht ganz so eine große Community und Scene wie jetzt London oder Detroit zum Beispiel, aber es geht was weiter und die Power Jam Ladies geben auf jeden Fall Gas. Wie lange bist du schon auf Roller Skates unterwegs? Also technically seit den 80s, aber da bin ich halt nur so im Neighborhood ein bisschen rumgerollert zum Biller und so. Sollte ich und zum ersten Mal in einem Roller Rink tatsächlich war ich 2010 in Detroit, als ich das erste Mal in Detroit war. Und da, ja, das geht halt ganz anders zur Sache dann. Kannst du da auch Tricks? Oder? Na, hin und wieder kann ich ein bisschen backwards, aber mein Trick ist eigentlich nur, dass ich relativ smooth aussehe beim Kreisfahren. Das ist super. Ich habe immer sehr große Gaps zwischen meinen Skate-Sessions, weil ich halt von Detroit und von den Rinks in den USA so verwöhnt bin, dass ich nur auf einem super spiegelglatten, sauberen Holzboden fahren möchte und nicht nur auf Asphalt. Okay? Und deswegen ist das halt, gestaltet sich das in Wien relativ schwierig. Wir brauchen einen Rink. Ja, unbedingt. Ich folge dir auch auf Insta und ich bin immer recht beeindruckt von deinem glamourösen Leben. Leute, mach das auch. Flo Real auf Insta. Das zahlt sich aus. Du warst im April auch in Ghana. Das war ein Meilenstein, oder, für dich? Ja, das war jetzt nicht mein erster Ghana-Besuch, aber der erste so, ich möchte sagen, emanzipierte, auch von Family emanzipierte Besuch. Und mein erster DJ-Gig hat da stattgefunden. Deswegen Meilenstein, ja, schon. Und ich sammle gerade Meilen, um diesen Meilenstein zu wiederholen, um den nächsten Meilenstein zu setzen. So, ich sammle Meilen mit meinen Reisen, um dann die Meilen in ein Ticket umzuwandeln, das mich dann noch ein Craft wird. Und dann das eigene Büro, travel@floreal.com. Oh, das ja, genau. Wenn mir mehr Meilen oder sonstige Sponsorings zukommen lassen kann, ich möchte gerne. Hey, du bist Teil der A Party Called Jack Family, schon seit Anfang an, oder? Ja. Ich bin mit von der Batiste seit der ersten Sause. Ja, I'm an original resident. Jack is the one who gives you the power to jack your body. Jack is the one who gives you the power to do state. Jack is the one who gives you the key to the wiggly worm. Jack is the one who learns you how to walk your body. Jack is the one that can bring nations and nations of all jackals together under one house. You may be black, you may be white, you may be Jew or Gentile. It don't make a difference in our house. And this is Fresh. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all. FM4 La Boom Deluxe. Hier bei mir eine ganze Delegation von A Party Called Jack, nämlich Ultra Jerome, den wir gerade gehört haben, in the mix. Dann Flo Real, die jetzt gleich übernehmen wird. Dann Mariella, eingeflogen aus New York. Wie Hallo. Ist eigentlich dein Verhältnis zu A Party Called Jack? Bist du nur ein Hin- und Wieder-Gast oder auch schon länger dabei? Ich bin mit den Party Called Jack Peoples, with the family, sehr gut befreundet. Side note, die Flo kenne ich auch schon, seitdem wir late Teenagers sind. Ich glaube, ich war bei ihrem ersten Gig dabei, aber damals war ich noch breaking. I was b-boying, I was on the dance floor and she was playing. So, back to your question. War das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Ich habe dich auf Deutsch gefragt, aber du bist ja eine lustige Mischung. Du bist in Wien geboren und Wien aufgewachsen, oder? Ja, und dann warst ja, du ja. so lange in New York, dass du jetzt ein bisschen so à la Schwarzenegger die Sprachverwirrung hast. Ah, so bad is it schon? ja, nein, aufgewachsen hier, don't do the math. So bad is it schon, ja. Bis ich 2004 bin ich rübergezogen. Mhm. Und ja, was ist jetzt? 2024? Ja. Bin noch immer dort. Jetzt bin ich gerade auf Besuch und wurde eingeladen to A Party Called Jack. Zum ersten Mal. Also ich habe bis jetzt die Party Called Jack von der Ferne bewundert und I saw it grow. And congratulations, by the way. You and everybody else. Finde ich super. Finde ich toll. Du bist ja nicht nur DJ, sondern auch Tänzerin. Wir haben einmal ein In-Deep-Interview mit dir gehabt in La Boom Deluxe. Das hat Georgia damals per Skype mit dir geführt, genau. In der vermaledeiten Corona-Zeit. Du warst in New York, wir waren hier und ich habe es echt beeindruckend gefunden, weil die meisten DJs, die bewegen sich ja nicht. Die stehen ja wie angewurzelt, total verklemmt hinter den Decks. Aber bei dir ist es wahrscheinlich anders, oder? Gute Frage. Well. Kommt drauf an. Ich glaube, ich teilweise, wenn ich mir das so bewusst bin, dann tanze ich vielleicht weniger, als was man vermutet, weil ich einfach so konzentriert bin. Aber ja, es gibt viele Leute, die sich nicht wirklich bewegen. Es gibt aber einige, die sehr wohl, you know, auch Tänzer waren oder sehr viel Zeit auf der Tanzfläche verbracht haben, bevor sie dann irgendwie DJs geworden sind oder Producer oder irgendwie so. Mariella, ein interessanter Fact in deiner Biografie ist ja auch, dass du einen Podcast machst. Erzähl mal drüber. Seit 2023, seit eineinhalb Jahren circa, heißt Dance to the Music. Mhm. Und das Konzept ist im Endeffekt, oder die Idee dahinter ist, es sind Interviews. Ich interview DJs, Producers im House-Music-Techno-Bereich, beziehungsweise Dance Music, wenn man es jetzt so breit zieht. Und ja, ich rede eben über die Beziehung zwischen der Tanzfläche und der DJ-Booth sozusagen. Und, you know, wie die Ansichten von den DJs, von den Producers, wie sie darüber denken. Und dann so, oh, I can do a podcast. So it's available Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Dance to the Music, very simple. Interviews bis jetzt gab es mit Ocean Lade, DJ Spinner, Ash Lauren, Remarkable, Stefan Ringer, Sean Dub, that was recent, DJ Tara, local DJs aus New York, aber dann halt auch, ich versuche die dann immer reinzubekommen, wenn sie auf Durchreise sind, so in New York und ja. Du hast gesehen, wie mir jetzt die Kinnlade runtergefallen ist, weil du machst ja quasi den gleichen Job wie ich. Ja. Und hast solche Watch out now, no. Big Names da die ganze Zeit hinter der Sprechknolle. Nicht schlecht, hey, Respekt. Danke. Mariella aus New York und jetzt schwenken wir weiter zu Jana. Jana, du bist hier die Stimme an den Vocals und wie bist du zur A Party Called Jack Familie dazu gestoßen? Gute Frage eigentlich. Wie ist das initially passiert? Warst das du, Florence? Hast du mich hineingedragt? Ich weiß nicht. Also gab jetzt auch schon einige Partys, wo ich gesungen habe. Das erste Mal, kannst du dich erinnern, wann das war? Also noch vor Corona. In der Kamera. Ja, in der Kamera. Was auch fourth or fifth. Yeah, party. Das war schön. Yeah, yeah. Genau, yeah, in der Kamera. Pre-COVID times. Pre-COVID times, it's been a while. Genau, die Florence hat mich da, glaube ich, vermittelt an die Tina. Und so ist das zustande gekommen und seither eigentlich so einer meiner absoluten Lieblingsgigs. Weil es spielt einfach immer gute Musik und ich freestyle sehr gerne, so House-Vocals. und es ist einfach immer gute Stimmung. Perfect Stichwort Gig. Gute Stimmung. Wir werden das Ganze live erleben können am 14. August in der Praterstraße, richtig? Richtig. Mr. All Troy Jerome, bitte die Fakten. Wer wird dort zu sehen sein? Am 14. wir haben Marcia Carr, wir haben Mariella, JP Bechamel. Beste DJ-Name ever. Ruby von Vardes and myself. All Troy Jerome. Große Party, schreibt euch das sofort mit dem Kuli auf den Unterarm. 14.8. Praterstraße mit Ultra Jerome, Rumi und JP Bechamel und als Special Guests Mariella und Marcia Carr. Jetzt freuen wir uns aber wahnsinnig drauf, dass Flo Real endlich wieder mal hier bei uns ein DJ-Set spielt. Yes! Go baby. FM4 La Boom Deluxe. Put your body to work. Put your body to work. Put your body to work. Put your body to work. Put your body to work. Put your body to work. Put your body to work. Put your body to work. This is La Boom Deluxe session featuring a party called Jack. Flo Real in the mix. Hi, this is Robert Owens, sending a big shout of love out to LaBoom Deluxe. My day, you save my day. You save my day. Thank you, baby. You save my day. You save my day. The mark still remains. I needed someone to know me. I needed someone to show me. I did not have to be all so lonely. Then you came. Oh, you saved my day. Long for. Robert Owens, sending La Boom Deluxe lots of love, wishing you a beautiful day, evening, wherever you are and whatever you're doing, people. Hi.

This is La Boom Deluxe Session featuring a party called Jack. Flow Real in the mix.